Ich möchte einsteigen. Ich weiß nicht, ob ich Ihren Erwartungen gerecht werden kann in mein Thema. Ich hatte Ihnen auch gesagt, mir steht das Wasser bis hier und ich muss mir ein bisschen überlegen, was ich heute mache. Anfangen möchte ich zunächst mal mit einem Friedensangebot, möchte aber gleich sagen, dass es ein vergiftetes Friedensangebot ist. Es ist nämlich deswegen ein Friedensangebot, weil es kein philosophischer Text ist. Gleichwohl einer meiner Lieblingstexte natürlich. Ja. Vergiftet ist es das Angebot, weil ich zweimal im Laufe meines Vortrags auf den Text zurückkommen will. Es ist ein Text, der, ich glaube, 1843, 44 entstanden ist. Die meisten von Ihnen werden ihn kennen. Ich werde ihn etwas ausführlicher vorlesen. Ich bin wegen der Jahreszeit drauf gekommen, nicht wegen des Themas, und habe dann gemerkt, etwas zum Thema. Im traurigen Monat November war es, die Tage wurden trüber, der Wind riss von den Bäumen, das Laub zerreißt sich nach Deutschland hinüber. Und als ich an die Grenze kam, da fühlte ich ein stärkeres Klopfen in meiner Brust, ich glaubte sogar, die Augen begonnen zu tropfen. Und als ich die deutsche Sprache vernahm, da ward mir seltsam zumute, ich meinte nicht anders, als ob das Herz recht angenehm verblühte. Ein kleines Hafenmädchen sang, sie sang mit wahrem Gefühle und falscher Stimme. Doch ward ich sehr gerührt von ihrem Spiele. Sie sang von Liebe und Liebeskram, Aufopferung und Wiederfinden. Dort droben in jener besseren Welt, wo alle Leiden schwinden. Sie sang vom irdischen Jammertal, von Freuden, die bald zerronnen. Vom Jenseits, wo die Seele schwelgt, verklärt in ewigen Wonnen. Sie sang das alte Entsagungslied, das Eier vor Eier vom Himmel, womit man einlullt, wenn es keimt, das Volk, den großen Lümmel. Ich kenne die Weise, ich kenne den Text, ich kenne auch die Herren Verfasser. Ich weiß, sie tranken heimlich Wein und predigten öffentlich Wasser. Ein neues Lied, ein besseres Lied, o Freunde, will ich euch dichten. Wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich errichten. Wir wollen auf Erden glücklich sein und wollen nicht mehr darben. Verschlemmen soll nicht der faule Bauch, was fleißige Hände erwarben. Es wächst hienieden Brot genug für alle Menschenkinder, auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust und Zuckererbsen nicht minder. Ja, Zuckererbsen für jedermann, sobald die Schoten platzen. Den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen. So geht's weiter, Sie kennen den Text. Ich habe ihn deswegen vorgetragen, ich habe ihn aus zwei Gründen vorgetragen, auch so ausführlich, weil eine ganze Reihe von Themen der Religionskritik, mit denen ich mich nicht beschäftigen möchte, in diesem Text zur Sprache kommen. Ich möchte mich nicht beschäftigen mit den Herren, die Wasser predigen und Wein trinken, mit den Weisen, die kritisiert werden. Ich möchte mich wenig beschäftigen mit Religion und Kirche als Herrschaftsinstrument. Ja, ist ein Thema, was soll ich darüber reden? Besteht ja vergleichsweise Konsens über diese Problematik. Ich möchte mich auf ein Thema konzentrieren, den Kontrast von Himmel und Erde. Ich möchte mich reden mit Vertröstung auf das Jenseits, diese Figur, und die Forderung, es im Diesseits umzusetzen. Und ich möchte mich vor allen Dingen mit einer Sache auseinandersetzen, die mich an diesem Text besonders reizt und interessiert, den ironischen Ton des Textes. Denn es ist eine Ironie in meinen Augen, die sich nicht nur gegen die Religion richtet, sondern eine Ironie gegen sie, gegenüber der von Heine selbst vertretenen religionskritischen Position. Sie müssen sich alleine diese Zeile Zuckererbsen für jedermann, sobald die Schoten platzen, auf der Zunge zergehen lassen, um zu merken, wie menschliche Forderungen, Grundforderungen hier gleichsam ironisierend vorgetragen werden. Fordernd, mit allem Recht, gleichzeitig in einer witzigen und auch selbstrelativierenden Form. Ich werde auf diese Form, diese Ironie auch gegenüber der Religionskritik an zwei Stellen meines Vortrages zurückkommen. Und damit habe ich zunächst mal angekündigt, was ich nicht machen werde und eine kleine Drohung ausgesprochen, warum mein Geschenk eventuell ein vergiftetes gewesen ist. Von denjenigen, die mich eingeladen haben, und für die Einladung möchte ich mich herzlich bedanken, ist die Einladung gleich mit einem Marx-Zitat verbunden worden und ich möchte natürlich von diesem Marx-Zitat ausgehen und mit diesem Marx-Zitat versuchen, mein Thema in einem engeren Sinne zu entwickeln. Das Zitat, das mir dann gleich, weil ich glaube schon fast in der ersten E-Mail um die Ohren geschlagen wurde, ist natürlich Ihnen allen bekannt. Es ist die Redeweise von der Religion als Opium des Volkes. Und ich glaube, Sie haben es jetzt auch in den Titel und in die Ankündigung genommen, dieses Vortrages. Opium, Eier vor Eier vom Himmel bei Heine. Die Funktion ist klar, die Metapher im Kern auch. Der Punkt, auf den ich hinaus will, ergibt sich aus dem genaueren Kontext, in dem das Zitat steht. Und mit dem Kontext ist schon ein Teil der Drohung verbunden und der Schwierigkeit, mit denen wir es zu tun haben werden. In meinen Augen zumindest. Das Zitat findet sich in der Einleitung zur Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie von Karl Marx, ja, publiziert 1844, glaube ich, im Frühjahr geschrieben 1843. Ja. Warum findet sich jetzt ein solches Zitat im Zusammenhang einer Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie? Das ist ja zunächst mal ein merkwürdiger Ort, um Religionskritik zu schreiben. Und ich denke, und damit grenzt sich mein Thema ein Stückchen weiter ein, man muss sich eine Sache klar machen. Hegel ist im Prinzip in den Augen von Marx in diesen frühen Schriften und auch noch später im Grunde genommen ein verkappter Theologe. Ja? Das heißt, Hegel, ja, reproduziert in der Sphäre der Philosophie gleichsam Religion oder bestimmte Grundprobleme der Religion. Im Gegenteil, der Marx akzeptiert im bestimmten Ausmaß den Anspruch von Hegel, ob er ihn richtig versteht oder nicht, ist noch eine andere Frage, Religion auf den Begriff gebracht zu haben. Ja? Das heißt, Religionskritik und Hegelkritik gehen auf einmal bei Marx Hand in Hand beim jungen Marx. Und man kommt meines Erachtens, wenn man in die Grundprobleme der Religionskritik bei Marx eindringen will, gar nicht drumherum, sich den Hegel und die Hegelkritik genauer anzuschauen. Das ist sozusagen das, womit ich einsteigen möchte, mit dieser Beobachtung, Religionskritik und Hegelkritik eng zu führen. Das soll mein engeres Thema sein und von daher die Gesamtproblematik ein Stückchen aufrollen. Diese Engführung möchte ich in einem ersten Schritt plausibel machen und die frühe Religionskritik als Hegelkritik bei Marx zunächst mal rekonstruieren. Ich möchte dabei herausarbeiten, dass ein zentrales Moment oder eine zentrale Gedankenfigur in dieser Argumentation auf Feuerbach zurückgeht. Auf Feuerbach zurückgeht, auf die Hegelkritik von Feuerbach. Und ich möchte dann darauf hinweisen, und damit ist sozusagen der große und wahrscheinlich längere erste Teil dann auch erledigt, dass Marx nicht einfach die Position von Feuerbach übernimmt, sondern schon kurze Zeit später selber eine Feuerbach-Kritik vorlegt und damit in gewisser Weise auch nochmal seiner Religionskritik ein anderes Fundament gibt. Dafür sind die einschlägigen Passagen in der Auseinandersetzung mit Feuerbach in der deutschen Ideologie. Das will ich kurz streifen. Ich werde dann aber was ganz anderes machen. Man kann die Geschichte so erzählen, man hat Feuerbach, dann kommt Marx und Marx ist besser als Feuerbach. Ich möchte mir aber den Feuerbach in diesem kleinen Zwischenschritt, den ich angekündigt habe, etwas genauer anschauen und mich dann fragen, was müsste eigentlich der Feuerbach zu Marx sagen? Ja, was müsste der Feuerbach zu Marx sagen? Und dann mit den Augen Feuerbach den Blick auf Marx richten, um mich zu fragen, inwiefern sich nicht in der Theorie von Marx eine bestimmte Grundkonstellation, eine bestimmte Grundproblematik wiederholt, die Marx bei Hegel meint, diagnostizieren zu können, die aber Bestandteil seiner eigenen Theorie in der Antwort an Feuerbach ist. Das wird ein Kipppunkt sein, der wird ein bisschen kompliziert sein herauszuarbeiten. Sie können sich vielleicht als Slogan merken für diesen Schritt, gibt es mystifizierende theologische Restbestände im Kern der Marxischen Theorie aus der Perspektive von Feuerbach. Das ist sozusagen der Kipppunkt dessen, was ich entwickeln möchte. Und aus dem Kipppunkt ziehe ich eine Konsequenz, nämlich die Konsequenz, mir gegen Ende des Vortrags endlich den Autor wenigstens ein bisschen anzuschauen, der im Titel am Beginn steht, nämlich zu sagen, jetzt schauen wir uns doch mal den Hegel an und wie sieht es denn dort mit der Theologie in ihm eigentlich aus? Das ist im Groben das Programm. Dieses Programm wird zwei, drei schwierigere Passagen haben, die ich Ihnen zumuten muss. Das kündige ich gleich an. Ich hoffe aber nach diesen schwierigeren Passagen immer auch einige Passagen einfließen zu lassen zu können, in denen ich die Sache zusammenfasse, sodass Sie den Überblick nicht komplett verlieren. Und damit komme ich zum ersten Schritt. Der erste Schritt besteht darin, eine Grundfigur in der frühen Hegelkritik bei Marx herauszuarbeiten, und zwar mit dem Ziel, sich verständlich zu machen, warum Hegelkritik und Religionskritik beim Marx, beim frühen Marx, relativ eng zusammengeführt werden können. Und dafür muss man sich dummerweise anschauen, die Kritik zur hegelischen Rechtsphilosophie, die Einleitung einerseits und andererseits auch das Manuskript selber ein Stück weit zur Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie, das Marx ja nicht unterdrückt hat. Das Marx unterdrückt hat, das später publiziert wurde. Ich möchte auch hier sozusagen eine erste Orientierung vorgeben. Der Kernpunkt besteht meines Erachtens darin, dass Marx meint, bei Hegel diagnostizieren zu können, eine Vertauschung von Subjekt und Prädikat. Das ist jetzt eine Formel erstmal, die ich jetzt dann versuchen muss, ein Stückchen auszuführen. Dabei muss man jetzt Subjekt und Prädikat nicht nur in einem grammatischen Sinne lesen, das wäre sozusagen ein etwas derivativer Punkt, sondern man muss bei Subjekt sich immer auch fragen, oder bei Subjekt immer auch mithören, das wirklich Tätige und Grundlegende. Ja, das wirklich Tätige und Grundlegende. In diesem Sinne von Subjekt, den man ergänzen muss zu dem logischen Punkt in meinen Augen. Das wäre der erste Punkt. Und der zweite Slogan, erschlichene und falsche Versöhnung von Widersprüchen, ist der zweite Slogan, was die Kritik an Hegel in dem Buch zur Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie angeht. Was das mit Theologie zu tun hat oder Religion, soll dann ein zweiter Punkt sein. Aber zunächst mal will ich diesen Punkt kurz illustrieren. Wenn Sie aufschlagen oder anfangen, die Lektüre der Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie, also einen Text, in dem Hegel, in dem Marx gleichsam Paragraph für Paragraph bestimmte Passagen der hegelischen Rechtsphilosophie kommentiert, dann finden Sie eine Gedankenfigur. Das Kernproblem oder das Detailproblem, an dem Marx diesen Gedanken entwickelt, ist ein relativ spezielles. Ich werde darauf später nochmal zurückkommen und es auch ein bisschen deutlicher finden. In der hegelischen Rechtsphilosophie gibt es ein Problem. Wir kennen auf der einen Seite Familie und wir kennen auf der anderen Seite bürgerliche Gesellschaft und wir kennen als bürgerliche Gesellschaft. Und da ist es nun mal für Hegel so, dass er ganz gerne Übergänge auf der Ebene des Begriffs zwischen diesen drei, ja, wir wollen was nennen, Sphären konstruieren möchte und zu konstruieren versucht. Und Marx nimmt sich in seiner Kritik diesen Übergang vor. Von der Familie zur bürgerlichen Gesellschaft einerseits zum Staat. Und die Zielrichtung seiner Argumentation ist jetzt eine doppelte. Der erste Punkt ist, wer macht eigentlich diesen Übergang? Ja? In der Darstellung von Hegel ist es so, dass es einen Begriff der Familie und einen Begriff der bürgerlichen Gesellschaft gibt. Und der Begriff fordert den Nachfolgebegriff des Staates. Wie auch immer. Das heißt, in der Rechtsphilosophie von Hegel wird in einer gewissen Betrachtungsweise versucht, den Übergang von Sphären der Familie und Sphären der bürgerlichen Gesellschaft zum Staat als eine begriffliche Notwendigkeit auf einer begrifflichen Ebene zu konstruieren. Fragt man sich, wer der Tätige ist, wer das macht, dann finden sich in der hegelischen Rechtsphilosophie in der Tat Formulierungen, dass es gleichsam der Begriff macht. Der Begriff macht es, dass die bürgerliche Gesellschaft zum Staat übergeht. Das heißt, wir haben hier einen ganz merkwürdigen Akteur in der Geschichte. Ja, wenn man sich fragt, was ist der Akteur der Geschichte, wäre die Antwort, ich rede jetzt ganz grob, hier wird die Hegelianer mögen mir bitte verzeihen, die primäre Bewegung, die primäre Aktivität liegt auf der Ebene des Begriffs oder setzen Sie ein, der Idee, setzen Sie ein, des Geistes oder weiß der Teufel was. Und Marx möchte natürlich geltend machen, dass das die realen Akteure der Geschichte sind. Ja? Die realen Akteure sind natürlich die Menschen, die in Familien leben oder die Menschen, die wirtschaftlichen Austausch im Rahmen einer bürgerlichen Gesellschaft führen. Und Sie sehen vielleicht an dieser Stelle diese Figur der Vertauschung von Subjekt und Prädikat in diesem Sinne. Das reale Subjekt ist nicht ein Geist, nicht eine Idee, nicht der Begriff, der mit eherner Notwendigkeit die Geschichte organisiert, sondern im Grunde genommen sind solche Sphären wie Familie, wie bürgerliche Gesellschaft oder dann, wenn es ihn denn gibt, der Staat im hegelischen Sinne, Resultate realer Handlungen von realer Menschen, umkehr des Subjekt-Prädikat-Verhältnisses an dieser Stelle. Die Kritik ist aber noch mit einem zweiten Punkt verbunden. Für Hegel gestaltet sich ein Übergang näherhin so. Der Begriff der bürgerlichen Gesellschaft, und darauf werde ich vielleicht später noch ein bisschen zu sprechen kommen, je nachdem wie die Zeit aussieht, ist für Hegel ein widersprüchlicher Begriff, aus welchen Gründen auch immer. Die bürgerliche Gesellschaft im Extrem, der ist ausgezeichnet dadurch, durch das Extrem der Verfolgung partikulärer Einzelinteressen in einem ökonomischen Austausch. Das ist der Ort, wo der Hegel Ökonomie von Adam Smith rezitiert. Ja? Das heißt, die bürgerliche Gesellschaft ist eine in sich widersprüchliche Konfiguration in den Augen von Hegel. Und widersprüchliche Konfigurationen in den Augen von Hegel fordern es, dass man einen Begriff bildet, einen Nachfolgebegriff von einer Konstellation, in der dieser Widerspruch aufgehoben ist. Auf der Ebene des Begriffes sollen die Widersprüche, die im Begriff der bürgerlichen Gesellschaft zu denken sind, durch den Begriff des Staates aufgehoben werden, beziehungsweise im Staat sollen die Widersprüche der bürgerlichen Gesellschaft versöhnt werden. Warum das so ist, komme ich später nochmal darauf, wenn ich auf diesen Punkt zurückkomme. Was bedeutet das für Marx? Marx ist der Auffassung, dass dieser begriffliche Übergang nicht klappt. Weil in der bürgerlichen Gesellschaft von sich aus nicht zu erkennen ist, wieso sie zum Übergang in den Staat bringt, sodass die Forderung des Staates gegen die bürgerliche Gesellschaft immer eine äußerliche, gewaltmäßige Forderung gegen die Akteure in einer bürgerlichen Gesellschaft sein müssen und nicht aus der bürgerlichen Gesellschaft heraus entwickelt werden können. Welche Konsequenz zieht daraus, die Marx? Zwei. Die erste Konsequenz ist, die Versöhnung im Staat ist ein von Hegel erschlichener Begriff. Ein erschlichener Begriff. Die zweite ist, es ist keine reale Versöhnung, sondern nur eine Versöhnung in einem Begriff. Eine reale Versöhnung müsste eine Versöhnung sein, die sich ergibt aus der Struktur der bürgerlichen Gesellschaft selbst, auf ihrer Ebene. Ja? Das Thema wird sich durchziehen, was ich jetzt anspreche, und ich hoffe, dass es in der Folge klarer wird. Mir genügt im Moment diese Andeutung, um meine erste Aufgabe ein Stück weit zu erklären, nämlich die Aufgabe, warum Religionskritik und Hegelkritik bei Marx, beim frühen Marx, in meinen Augen Hand in Hand gehen. Denn wir haben einige Motive religiösen Denkens in dieser Rekonstruktion der hegelischen Lehre in meinen Augen schon tatsächlich nachgewiesen. Ich weiß nicht, ob Ihnen aufgefallen ist. Die erste oder das erste Element ist, wir haben es in der Geschichte, so wie Marx Hegel liest, mit einem Akteur zu tun, der eigentlich transzendent zu den Handlungen der Menschen in die Geschichte interveniert. Wir haben also gleichsam nicht eine immanente Geschichte des menschlichen Handelns, sondern ein von den Menschen verschiedenes, transzendentes Prinzip, das die Geschichte, grosso modo, jetzt rede ich mal wieder flapsig, regelt und anleitet. Ich versuche das immer so ein bisschen mir zurechtzulegen, dass es so eine Art, wenn man es so liest, wie eine Marionettentheorie aussieht. Ich habe einen Weltgeist, ich habe einen Begriff, ich habe eine Idee und die zieht eigentlich die Strippen. Ja? Nicht die Menschen, die eigentlichen Akteure. Das erinnert natürlich tatsächlich an einen transzendenten Gott, der in die Geschichte eingreift. Und wir haben noch was Zweites. Dieser Akteur garantiert in gewisser Weise Versöhnung von Widersprüchen in dieser ganzen Geschichte. Versöhnung von Widersprüchen. Versöhnung von Widersprüchen durch ein transzendentes Prinzip. Noch dazu handelt es sich in den Augen von Marx um eine Versöhnung, die gleichsam von außen kommt und nicht aus der bürgerlichen Gesellschaft selber. Es ist eine erschlichende Versöhnung, es ist eine Versöhnung, die in der bürgerlichen Gesellschaft nicht hergestellt werden kann. Es ist eine Versöhnung, die von außen, von einem anderen Akteur ins Spiel kommen muss. Und auch damit haben wir im Grunde genommen eine Grundfigur von Versöhnungstheologien oder von Versöhnungsreligionen hier an dieser Stelle aufgeblieben. Und man kann sagen, die Regenschirmkonzeption einer Versöhnung der Konflikte, die in der bürgerlichen Gesellschaft aufgrund ihrer Wirtschaftsstruktur auftreten, durch so etwas, was Hegel Staat nennt, ist im Grunde genommen eine Art Vertröstung auf eine Jenseits, die durch nichts eingelöst wird in den Augen von Marx. Und damit hat die hegelische Philosophie in den Augen von Marx genau eine solche Tendenz und eine solche Funktion wie Religion. In gewisser Weise eine vertröstende, versprechende, die durch nichts eingelöst ist, und im Grunde genommen eine dort, wo staatliche Macht sich gegenüber Einzelinteressen durchsetzt, eine legitimierende Funktion. Wie gesagt, der wichtige Punkt, diese Verkehrung von Subjekt und Prädikat in den Augen von Marx, die Marx dem Hegel zuschreibt, bedeutet im Prinzip, das ganze Geschehen ist nicht mehr ein immanenter Prozess, ein natürlicher Prozess, sondern auf eine Art transzendentes Prinzip angewiesen. Und dadurch kommt es zu so einer Art religiöser Deutung. Diese religiöse Deutung, die kann sich dummerweise tatsächlich auf einige Passagenregeln stützen. Klammer auf, ich bitte jetzt den ganzen Hegelianer kurz um Verzeihung. Ich habe Rechtsphilosophie sehr stark geschichtsphilosophisch gedeutet, ja, und damit ein bisschen aufgefüllt. Das muss man natürlich ein bisschen genauer auseinander differenzieren, als ich es jetzt gemacht habe. Klammer zu. Das können wir vielleicht später nachfragen. Klammer zu. Ja. Hegel selber verwendet ja teilweise religiöse oder theologische Formulierungen. Bekannt ist beispielsweise aus der Logik, dass die Logik die Gedanken Gottes vor der Schöpfung enthält. Ja? Oder bekannt ist beispielsweise, dass die Weltgeschichte das Weltgericht sei. All solche Dinge. Oder, dass die Weltgeschichte die eigentliche Theodizee Gottes sei. Das heißt, Hegel bedient sich auch des religiösen Vokabulars, um seine Position zu markieren und gibt damit für eine solche religiöse oder sagen wir lieber theologische Deutung auch einen gewissen Anlass. Schauen wir uns vielleicht ganz kurz in einem Zwischenschritt, weil ich das später brauchen werde, und das ist jetzt ein Punkt, der etwas komplizierter wird, an, was Hegel in der Rechtsphilosophie in meinen Augen erstmal macht, um diese Geschichte mit diesen Sphären, die hier auseinandertreten, ein Stück weit zu illustrieren, wobei ich es so machen will, dass ich mich noch nicht für oder gegen die Marx'sche Lesart von Hegel entscheide. Aber vielleicht gibt es eine genauere Vorstellung davon, wie das mit dieser Sphäre des Begriffes aussieht. Und jetzt rede ich erstmal nur von der Rechtsphilosophie, nicht von der Geschichtsphilosophie. Kleiner Exkurs, also zur Regel in der Rechtsphilosophie. Was ist Recht im Grunde genommen oder wie ist die Rechtsphilosophie organisiert? bei Hegel. Für Hegel ist das organisierende Prinzip der Rechtsphilosophie der Begriff des freien Willens. Der Begriff des freien Willens. Der Begriff des freien Willens soll aber so gedacht werden, dass es sich um einen Willen handelt, der sich selber realisieren kann in der Wirklichkeit. Entsprechend unterscheidet Hegel verschiedene Etappen in dem Begriff eines freien Willens. Das muss man sich deutlich machen, damit die Logik an einer Stelle ein bisschen illustriert kriegen. Der rudimentärste Begriff des freien Willens ist natürlich der, dass man zunächst mal machen kann, was man will. Das heißt, in seinen äußeren Handlungen frei ist. Wo manifestiert sich in den Augen Hegels Freiheit in diesem Sinne? Das heißt, was sind Vorstellungen, die wir assoziieren? Hegel ordnet diesen Begriff des freien Willens im Grunde genommen privatrechtliche Verhältnisse. Recht in einer Gemeinschaft. Aber der Begriff des freien Willens ist unvollständig. Warum? Weil es im Begriff ein Wille ist, von dem noch gar nicht klar ist, wie er sich selbst bestimmen könnte. Wir haben den Willen nur im äußeren Verhältnis betrachtet. Das kann kein wirklich freier Wille sein. Ein wirklich freier Wille kann erst sein, wenn er sich irgendwie selbst bestimmt. Das heißt, ich muss ihn als einen subjektiven, in Willensfreiheit begabten Willen denken. Wo spielt dieser subjektive Wille eine Rolle? In Hegels Augen in der sogenannten Moralität, in Moralvorstellungen. Zweites Kapitel der Rechtsphilosophie, Moralität. Auch dieser Begriff des freien Willens, einer, der sich selbst bestimmt, ist in den Augen Hegels ein defizitärer Begriff. Warum? Er hat gar kein Prinzip, sich selbst zu bestimmen, und er ist völlig losgelöst gedacht von der Wirklichkeit und von der Verwirklichung dessen, was er will. Das heißt, es ist ein abstrakter Begriff des freien Willens. Ich muss aber die Realisierung des freien Willens denken. Die lebendige, die gelebte Freiheit. Welche sind Phänomene, die Hegel unter diesem Begriff zu begreifen versucht? Die sind. Sie sehen, ich habe immer ein Defizit in einem Begriff und einen Nachfolgebegriff in der Grundfigur. Und es soll eine Art logischer Übergang stattfinden. Was sind nun Phänomene der Sittlichkeit? Nach Hegel denkt er als erstes an unmittelbar gelebte Sittlichkeit. Und meint der unmittelbar gelebten Sittlichkeit, und jetzt merken Sie, wir kommen langsam ans Thema, die Familie zuzuordnen. In der Familie identifizieren wir uns mit anderen, wenn es gut läuft, und mit unserem Verhältnis zu anderen und können uns zwanglos in einer Gesellschaft, in einer kleinen Gesellschaft zugegebenermaßen, realisieren. Aber was ist das Defizit dieses Begriffs von Freiheit? Naja, irgendwie sich bequem, sich mit sich identifizieren und im Einklang zu finden, in einer Familie zu leben, hat häufig ein großes Defizit, weil es ein unmittelbar gelebtes Verhältnis ist. Man hat sich nicht bewusst dafür entschieden. Man hat sich nicht bewusst entschieden und man muss erstmal die Fähigkeit haben, sich von seiner Familie auch distanzieren und rausgehen zu können. Darin liegt ein wesentliches Moment von Freiheit. Das bedeutet, in diesen sittlichen Verhältnissen muss der Begriff eines Willens von realer Freiheit gebildet werden, der in der Rückbesinnung auf das Eigeninteresse besteht. Und darauf entsteht der Begriff der bürgerlichen Gesellschaft an dieser Stelle. Sie sehen, auch hier ein notwendiger logischer Übergang im Begriff der Freiheit, um wirkliche Freiheit zu denken, erfordert es, neben der Sphäre der Familie noch die Sphäre der bürgerlichen Gesellschaft zu denken. Und was ist die bürgerliche Gesellschaft? Die bürgerliche Gesellschaft ist eine Katastrophe. Genauso wie eine Familie. Ja? Aber die bürgerliche Gesellschaft ist eine Katastrophe. Ja? Erkennbar an dem Zerfall in Arm und Reich. Man meint, sein Eigeninteresse verfolgen zu können und durchsetzen zu können, ist aber tatsächlich, das ist der Widerspruch der bürgerlichen Gesellschaft, in einem vollständigen System äußerlicher Abhängigkeiten der Kontingenz ausgeliefert. Ja? Das ist das Problem der bürgerlichen Gesellschaft. Also brauchen wir Nachfolge, das ist der Defizit. Und es ist in den Augen Hegels der Staat. Auf die schöne Form gebracht, der Staat ist die Wirklichkeit der sittlichen Idee. Was erzählt uns Hegel hier für eine Geschichte? Er erzählt uns eine Geschichte einer notwendigen Abfolge von Begriffsbildungen in dieser Rechtsphilosophie. Und vielleicht wird, wenn man diese Geschichte so charakterisiert, die marxische Intervention zunächst einmal verständlich. Nämlich die Intervention, dass die wirklichen Akteure dieser Geschichte in dieser logischen und begrifflichen Rekonstruktion verloren werden. Sie merken aber auch, und auch deswegen habe ich diese Geschichte jetzt etwas ausführlich erzählt, warum in der Auseinandersetzung dann auf einmal die Analyse der bürgerlichen Gesellschaft systematisch so relevant wird. Wenn die Übergänge bloß begriffliche sind, wenn die Versöhnungen erschlichene sind, dann muss sich die bürgerliche Gesellschaft wesentlich sorgfältiger und tiefer mit anderen Mitteln analysieren, um eine Theorie realisierter Freiheit zu haben, die mit Hegel konkurrieren kann. Ja, Sie merken vielleicht deswegen, warum intensiv von der Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie ein systematischer Weg zu den ökonomischen Interessen von Marx führt. Okay, kleiner Exkurs war das. Kernpunkt zu merken, Subjekt-Prädikat-Vertauschung, Frage nach dem Akteur in der Geschichte, Frage nach der erschlichenen Versöhnung, Frage nach einer Art spezifischer Wiederholung der Figur der Transzendenz in der hegelischen Philosophie. Ich würde jetzt gerne den nächsten Schritt machen. Ich hatte gesagt, es gibt hier an dieser Stelle eine Feuerwache. Und ich würde gerne die Feuerwache an dieser Stelle herausgreifen, denn Marx lobt ja im Grunde genommen die Feuerbachsche Hegelkritik und schreibt, oder auch Engels schreibt so an einigen Stellen so, als würde er daran aufbauen, als wäre ein wesentliches Punkt der Religionskritik mit Feuerbach eigentlich erledigt. Und erschlagen. Ja? Das ist so eine beliebte Figur. Und in gewisser Weise ist das auch so. In gewisser Weise ist das auch so. In einer anderen, fundamentalen und problematischen hingegen nicht. Ich möchte bei Feuerbach einen ganz, ganz kurzen Blick nur auf den wesentlichen Christenpunkt lesen, bewerten. Sie haben aber wahrscheinlich schon richtig gerochen, dass mir die Hegel-Kritik von Feuerbach in unserem Zusammenhang viel wichtiger ist als die Schrift vom Wesen vom Christentum, vom Wesen des Christentums. Wenn Sie vom Wesen des Christentums aufschlagen, finden Sie natürlich, und das macht erstmal den Kern der Verwandtschaft aus, diese Idee der Vertauschung von Subjekt und Prädikat im Prinzip in Reihenform durchexerziert. Ja? In Reihenform durchexerziert. Ja? Warum? Wir schreiben Gott im Prinzip Prädikate zu, die wir selber im Grunde genommen uns zu schreiben müssen in gewisser Weise. Wir projizieren da eine Sache und konstruieren an dieser Stelle einen falschen Akteur, obwohl wir doch die Akteure dieses ganzen Prozesses sind. Das heißt, grob gesprochen, wir konstruieren, das war ein bisschen das Moderne übersetzt, wir konstruieren uns einen Gott, dem wir Attribute zuschreiben und ihm damit eine Macht verleihen, als dessen Knecht wir uns dann am Ende empfinden und selbst wahrnehmen. Das heißt, wir haben in diese Subjekt-Prädikat-Vertauschung reingeschrieben, eine Entfremdungsstruktur im Grunde genommen. Das exerziert der Feuerbach durch in von Wesen des Christentums. Und viel davon kann man dann bei Hegel wiederfinden, Beispiel in der Kritik der Hegel-Schulgangsphilosophie. Aber was ist eigentlich die Leerstelle unserer bisherigen Überlegungen? Die Leerstelle unserer bisherigen Überlegungen ist die Antwort auf die Frage, was ist das wirkliche Subjekt? Wie begründet man eigentlich gegen Hegel, dass das wirkliche Subjekt der wirkliche Mensch ist? Der empirische Mensch, der sinnliche Mensch, der leibhaftige Mensch, dass das wirkliche Subjekt nicht auf der Ebene des Begriffes, der Idee oder des Geistes zu suchen ist. Da haben wir bisher eine Leerstelle. Das ist übrigens ein systematisch wichtiger Punkt, wenn man auch die Religionskritik im Wesen des Christentums ernst nehmen will. Man muss vorher einen Grund dafür liefern, dass der Mensch als Sinnenwesen, ja, als reales Wesen, als empirisch erforschbares Wesen, das Wirkliche ist und nicht der Begriff. Sonst läuft die Hegel, die Marx-Kritik an Hegel ja auch leer. Ja? Das ist ein wichtiger Punkt. Und Marx betont in den Zuschriften, die Hegel-Kritik von Feuerbach ist quasi erstmal vorausgesetzt an einer bestimmten Stelle. Deswegen muss ich jetzt von der Rechtsphilosophie leider Gottes Abschied nehmen, so sehr ich sie liebe für einen kurzen Moment, und ein anderes, schwieriges Kapitel aufwerfen, nämlich die Hegel-Kritik von Feuerbach als Grundlage der Religion. Die Hegel-Kritik von Feuerbach findet sich in einem Aufsatz zur Kritik der hegelischen Philosophie von 1838, glaube ich, 1838, spätestens 1839, nee, 38, glaube ich. Ja? Ein wichtiger Aufsatz, ein komplizierter Aufsatz und ein Rezept, also ein stark rezipierter Aufsatz. Wie argumentiert Feuerbach an dieser Stelle und was ist von seinen Argumentationen eigentlich zu halten? Leider Gottes steigt Feuerbach an einer ganz anderen Stelle der hegelischen Philosophie an, als an der Stelle, an der wir uns jetzt bewegt haben. Er steigt nämlich ein an der Stelle, an der Hegel meint, in den Augen Feuerbachs, sinnliche Gewissheit, Sinnlichkeit, empirisches Erkennen als defizitär und den Begriff als das Grundlegende, als das Wissen wahre. Es gibt eine Detailstelle, die sich da Feuerbach besonders herauspickt und jetzt bewegen wir uns, einige von Ihnen werden es vielleicht schon befürchtet haben, in einer anderen hegelischen Schrift. Wir bewegen uns in der Problematik der Phänomenologie des Geistes. Und dazu muss ich zwei, drei Punkte sagen zu den bestimmten Dingen, damit man den Witz versteht. Und der Punkt ist mir wichtig im Hinblick auf Maßnahmen. Ganz grob. Die Hegelianer mögen es nicht verzeihen, ja? Was sagt denn der Hegel in den Kapiteln für mich gewesen? Die Leute, die in den Hegel-Seminar sitzen, bitte wechseln, ja? Wechseln. Ne? Grob gesprochen, Feuerbach setzt sich eigentlich nur mit den ersten beiden Punkten auseinander. Grob gesprochen fragt sich der Hegel, wenn ich die reine sinnliche Gewissheit habe, was ist denn für die sinnliche Gewissheit wahr? Und die Antwort, die Hegel gibt, wenn die sinnliche Gewissheit auf die Frage antworten würde, dann würde sie solche Sätze produzieren wie, jetzt ist Nacht. Ja, okay? Und dann kommt dieses merkwürdige, schwer zu interpretierende Gedankenexperiment. Wenn ich diesen Satz aufschriebe, jetzt ist Nacht, und ihn mir morgen wieder anschaue, dann ist der Satz, jetzt ist Nacht falsch geworden. Ja? Man weiß nicht so recht, was man von diesem Argument genau halten soll, wenn man das erste Mal hört. Vielleicht kann man es so vorläufig für unsere Zwecke interpretieren, dass man sagt, sinnliche Gewissheit hat prinzipiell nicht die Form von die Möglichkeit, Wahrheit zu erkennen, weil es nicht über die Form von Wahrheit verfügt. Wahrheit ist etwas Stabiles. Diese Form von Stabilität kann sinnliche Gewissheit nicht herstellen. Um sie herzustellen, ist sie auf Mittel angewiesen, über die die Sinnlichkeit selber nicht verfügt. Das bedeutet, in den Augen von Hegel, wenn ich versuchen will, Wahrheit zu haben, brauche ich was ganz anderes als sinnliche Gewissheit. Am Ende brauche ich so etwas wie Begriffe. Das bedeutet in der Konsequenz, und ich überspringe jetzt 700 Seiten oder 600 Seiten, Phänomenologie, Wahrheit ist im Kern auf der Ebene des Begriffs und begrifflicher Zusammenhänge angesiedelt, nicht auf der Ebene der Sinnlichkeit und der sinnlichen Gewissheit. Sie haben gemerkt, dieses Argument, als ich die 500-600 Seiten erwähnt habe, dass Hegels Argumentation deutlich diffiziler ist. Aber ich hoffe, ich habe eine Idee von der Anfangsbewegung erwecken können. Die sinnliche Gewissheit ist eine Wissensform, die eigentlich in den Augenblick nicht wahrheitsfähig ist. Wahrheitsfähig sind im Grunde genommen dann erst Erkenntnisformen, in denen wir es mit Begriffen zu tun haben, genauer, wie es dann später herausstellen wird, mit Begriffen einer bestimmten Art, nicht mit allen möglichen Begriffen. Was ist Feuerbachs Einwand an dieser Stelle? Feuerbachs Einwand ist im Prinzip, lieber Hegel, dein Argument ist nicht fair. Warum ist das Argument nicht fair? Naja, im Prinzip gibt es sogar die Situation, wo du, lieber Hegel, zur sinnlichen Gewissheit gehst und sagst, liebe sinnliche Gewissheit, sag mir bitte, was für dich jetzt wahr ist, und die sinnliche Gewissheit zwingst, einen Satz zu äußern. Einen Satz zu äußern, den man dann aufschreiben kann und der dann morgen falsch ist. Fair wäre es, wenn du auch das umgekehrte Gedankenexperiment an dieser Stelle machtest. Wie sehe das umgekehrte Gedankenexperiment aus? Das umgekehrte Gedankenexperiment sehe so aus, wenn die sinnliche Gewissheit zum begrifflichen Denken ging und den begrifflichen Ding vom begrifflichen Denken forderte, zeige mir, was für dich wahr ist. Also nicht sage es mir, sondern zeige es mir. Denn dann wird klar, eines kann begriffliches Denken nicht zeigen. Wenn du aber dein Form von Gedankenexperiment ergänzt, um dieses zweite Gedankenexperiment, dann ist die Sache gar nicht mehr unbedingt im Sinne deiner These entschieden, dass die Wahrheit auf der Ebene des Begriffs ist. Sondern dann kann man mit genauso gutem Recht sagen, nein, die Wahrheit ist auf der Ebene der Sinnlichkeit und zwar genauso gar noch verschärfend auf der Ebene der sinnlichen Gewissheit. Es ist mir im Moment wurscht, was von diesem Argument von Feuerbach zu halten ist. Ich werde später dazu noch was sagen. Ich wollte nur deutlich machen, dass es bei Feuerbach den Versuch gibt, ein Argument dafür zu bilden, oder ein Argument dafür zu entwickeln, dass Wahrheit nicht auf der Ebene des Begriffs ist, sondern auf der Ebene der Sinnlichkeit zu suchen und zu finden. Das hat Konsequenzen. Warum? Es hat Konsequenzen in der Hinsicht dessen, was es heißt, dass etwas wirklich ist. Hegel argumentiert, was wirklich der Fall ist, das ist auch wahr. Okay? Und das hat eine überraschende Konsequenz. Und das ist ja genau die Konsequenz, gegen die sich Marx und Feuerbach dann so vehement wehren. Es hat nämlich die Konsequenz, dass das, was auf der Ebene des Begriffes gedacht wird, das Wirkliche ist. Nicht aber das unmittelbar sinnlich Erfahrbare. Und damit sind wir genau in, dem Problem drin, das wir vorhin am Beispiel der hegelischen Rechtsphilosophie diskutiert haben. Nimmt man diese Bewegung von Feuerbach, die sich im Text der zweite oder ein späterer Schritt ernst, dann erschließt sich auch ein früherer Schritt. Der frühere Schritt besteht darin, gegen die hegelische Logik zu argumentieren, mit dem Hinweis oder mit dem Argument, lieber Hegel, was du in deiner Logik darstellst, sind nicht Begriffe selbst und wirkliche Strukturen, sondern was du in deiner Logik darstellst, sind bloße Resultate von Tätigkeiten wirklicher Menschen. Und der wirkliche Mensch, dessen Resultate darstellst, ist im letzten Endes du, der diese Gedanken denkst. Jenseits dessen, dass du, lieber Hegel, diese Gedanken denkst, ist mit dem, was du begriffen nennst, keine Wirklichkeit. Denn wirklich ist das, was sinnlich zugänglich ist und sinnlich zugänglich sinnlich bestimmt. Bist du, lieber Hegel, als diese Person mit diesem Leib ihr so und so aussieht, so und so riechst, so und so weiß der Teufel was und entsprechend auch so und so handelst. Das heißt, eigentlich manifestiert sich in deiner Logik nur deine Tätigkeit. Aber auch, und Sie merken, hier haben wir wieder ein ganz ähnliches Motiv. Es wird auch in der hegelischen Logik etwas kontrolliert, das ist ein Körper, was verselbstständigt wird, als verselbstständigt gedacht wird und als verselbstständigt gedachtes eine reale Macht über die Menschen zu gewinnen gedroht, obwohl es eigentlich nur das Resultat einer Tätigkeit wirklicher Menschen ist und nicht mehr. Und die Tätigkeit wirklicher Menschen könnte durchaus auch anders aussehen. Soweit Feuerbach. Und vielleicht ist deutlich geworden, dass man tatsächlich die frühe Marx-Kritik von Marx durchaus in der Nachfolge dieser Hegel-Kritik von Feuerbach lesen kann. Bestimmte Figuren haben wir ja bei Feuerbach und wir haben sogar bei Feuerbach noch mehr. Wir haben nämlich in dem Aufsatz zur Kritik der hegelischen Philosophie ein Argument darum, warum es tatsächlich falsch ist, Subjekt und Prädikat im hegelischen Sinne zu vertauschen. Deswegen habe ich es eingeführt. Es genügt nicht einfach nur zu sagen, lieber Hegel, du vertauschst Subjekt und Prädikat. Man braucht noch ein Argument dafür, warum das die richtige Interpretation von Subjekt und Prädikat ist und das die falsche Interpretation. Und das hat man in dieser Feuerbach-Schrift zumindest als Versuch. Und in diesem Sinne setzt ein Teil der Marxischen Religionskritik die Feuerbachsche Hegelkritik voraus. In meinen Augen. Können wir nachher drüber reden. Ich hatte aber angekündigt, dass wie das Marx die Feuerbachsche Religionskritik und die Feuerbachsche Hegelkritik letztlich selber nochmal einer zusätzlichen Kritik unterzieht, nämlich in der deutschen Ideologie in meinen Augen. Ich will Ich rede, ich muss noch ein bisschen raffen an dieser Stelle. Ich will das kurz zusammenfassen, was ich von Marx in die Feuerwaffe. Im Prinzip sagt der Marx an dieser Stelle, lieber Feuerbach, so sehr du recht hast, dass Marx den wirklichen Menschen überhaupt nicht, dass Hegel den wirklichen Menschen überhaupt nicht in den Blick bringt, so sehr muss ich leider Gottes auch dir sagen, dass du den wirklichen Menschen gar nicht erfassen kannst. Warum nicht? Weil du, lieber Feuerbach, nur einen abstrakten Begriff von der Wirklichkeit wirklicher Menschen bilden kannst. Du redest vom Sinnenwesen, vom Naturwesen und von dem sinnliche Geben als der Grundlage von allem. Du bist ein schöner Naturalist. Aber du abstrahierst komplett von einer Analyse der Bedingungen, unter denen konkret menschliches Leben in verschiedenen Konstellationen stattfindet. Dir fehlt vollständig eine Theorie darüber, welches die Zwänge und die Umstände sind, unter denen Menschen handeln. Deswegen, lieber Feuerbach, kannst du auch meinen, durch Hegel und Religionskritik Menschen zu beschreiben. Du verkennst aber, dass Menschen nicht einfach aufs Geradewohl so Ideen produzieren, ja? Sondern dass sie Ideen produzieren unter konkreten historischen Bedingungen. Das bedeutet letztendlich, es ist viel zu kurz gegriffen, zu sagen, mach eine Hegelkritik, mach eine Religionskritik und die Menschen werden frei. Ich rede jetzt mal flapsig. Sondern du musst die Bedingungen analysieren, unter denen Menschen solche Gedanken fassen und dir überlegen, ob diese Bedingungen so transformierbar sind, dass freies Leben möglich ist. Nehmen Sie das zusammen mit dem, was ich vorhin Ihnen gesagt habe, und Sie finden die Motive der Untersuchungen zur Ökonomie bei Ihnen. Denn das sind die realen Bedingungen, unter denen konkret menschliches Leben stattfindet und erst wenn man menschliches Leben so analysiert in den Augen Hegels, begreift man die Wirklichkeit des wirklichen Menschen und den ganzen Menschen. Deine Konzeption, lieber Feuerbach, ist viel zu abstrakt. Jetzt habe ich mir heute Mittag überlegt. Soweit ist die Geschichte auch ganz klar und jeder Leser der deutschen Ideologie kennt das. Ja. Aber man möchte ja sportlich sein. Und sportlich heißt, was würde der andere sagen? Man kann ihn jetzt anzählen, aber tun wir doch mal so, als ob Feuerbach wieder aufsteht, nachdem man bis fünf gezählt hat. Ja? Was würde Feuerbach sagen? Oder lass mich es jetzt anders fragen. Warum ist Feuerbach kein Marxist geworden? Ja? Oder würde kein Marxist werden? Ich denke, die Antwort darauf ist interessant. Die Antwort liegt nämlich in Feuerbachs Hegelkritik. Sie erinnern sich. Feuerbachs Hegelkritik setzt an einer Kritik der Phänomenologie, und zwar insbesondere von der Argumentation in der Kapitel. Und die lustige Figur, und lustig kriegt gleich noch einen ernsten Sinn, die lustige Figur war ja die, dass der Feuerbach sich auch meinte, wenn denn die sinnliche Gewissheit zu dir Verstand ginge und sage mir, zeige mir deine Wahrheit, könnte der Verstand das nicht tun. Das heißt, was ist der Punkt? Der Punkt ist die Differenz zwischen zeigen und begrifflichem Denken. Das heißt, was macht der Feuerbach hier an der Stelle? Er sagt im Prinzip, begriffliches Denken ist derivativ und definitiv mehr, weil die Wahrheit im Grunde genommen in der sinnlichen Gewissheit und in der Sinnlichkeit liegt. Ja? Das bedeutet umgekehrt. Im Prinzip kann ich, jetzt übertreibe ich es mal, im Prinzip kann ich gar nicht korrekt sprechen. Weil sprechen immer schon eine Distanzierung von den Sinnlichen. Ja, das Fundament der Wahrheit ist für Feuerbach auf einmal ein ganz anderes. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Aber es ist mir ein wirklich wichtiger Punkt. Man muss nämlich die Hegelkritik Feuerbachs von 1838 in meinen Augen immer in Zusammenhang lesen mit einem anderen Aufsatz von Feuerbach, nämlich dem offenen Brief an Karl Reide von 1838, in dem er Stellung nimmt zu einem Lexikon-Eintrag über sich, eben von Karl Reide. Und was sagt er da? Was ist da sein Punkt? Sein Punkt ist der, dass im Prinzip nur humorvolle Darstellungen möglich sind. Ein witziger Punkt. Humor ist eigentlich die einzige Möglichkeit, sich sprachlich so zu äußern, dass durch die humoristische Relativierung der Position und Kontrastierung die Sinnlichkeit zu ihrem Recht kommt. Ja? Humoristische Darstellungsweise ist im Grunde genommen der Punkt, um Begriffe und Sprache zu unterlaufen und in irgendeiner Art und Weise beim Leser Kontraste sinnlicher Eindrücke hervorzurufen, die auf das hindeuten, was eigentlich zu sagen und zu denken ist. Ich finde diesen Aufsatz, diesen Offensiv an Karl Reide, einen der spannendsten Texte von Feuerbach. Und wenn Sie von diesem Text zurückgehen in die Hegelkritik, dann merken Sie, wie humoristisch die Hegelkritik ist. Das ist zum guten Teil ein humoristischer Text. Warum habe ich das gesagt? Was ist die Konsequenz? Feuerbach ist aufgrund seiner Hegelkritik und aufgrund der Konzeption, die ich eben nur angedeutet habe, offensichtlich der Meinung, dass ein bestimmter Typ von begrifflichem Denken systematisch zu unterlaufen ist. Systematisch die Wahrheit verfehlt, weil der eigentliche Anknüpfungspunkt in der sinnlichen Gewissheit liegt. Was macht denn nun aber Marx in seinen Augen? Das ist eigentlich eine witzige Frage. Marx macht genau das. Er entwickelt Begriffe und versucht, begriffliche Notwendigkeiten zu konstruieren. Denken Sie jetzt einfach mal nur, Sie können schon früher ökonomische Entwürfe nehmen, sondern auch an die Kunst der Theorie und an die Rolle, die die Entwicklung des Begriffs der Ware spielt. Ja, des Begriffs der Ware. Sie merken, worauf ich an dieser Stelle hinaus will. Feuerbach würde sagen, in der Marx'schen Theorie, ist meine Hypothese, dass er sagen würde, habe ich genauso eine Verselbstständigung begrifflicher Logik auf einer bestimmten Ebene. Beispielsweise auf der Ebene der Warenanalyse, zumindest in einer bestimmten Lesart der Marx'schen Theorie. Sodass ich in der Marx'schen Theorie auf der Feuerbach'schen Perspektive das Problem wiederholt. Und jetzt eigentlich das Subjekt der Geschichte. Und damit haben wir ja ein ernsthaftes Problem bei der Marx-Interpretation. Wir haben ja ein ernsthaftes, tatsächlich in meinen Augen, ein ernsthaftes, aber auch interessantes Problem mit der Frage, wie verhält es sich mit der Logik der Entwicklung ökonomischer Kategorien zur Realgeschichte und mit der Frage, wie sich der Mensch in ihrer Geschichte selbst Das sind ja zwei Thesen, die wir bei Marx, die wir irgendwie zusammenbringen müssen. Der witzige Punkt, auf den möchte ich aufmerksam machen. In einer gewissen Lesart von Marx habe ich auch bei Marx eine Form von Begriffslogik mit anderem Anspruch, mit anderem Design, mit anderem Ursprung, was der Teufel was, und ein analoges Problem zu dem, was ich in der Hegel gesagt habe. Sodass Feuerbach von den Grundlagen seiner Hegelkritik in meinen Augen gar nicht anders kann, als den versuchen die Marx in diesem erstmal kritisch zu überzustellen und ihm nicht zu folgen in diesem Typ von Begriffs- und Theoriebildung. Was bleibt übrig? Es bleibt eine humoristische Position. Und Sie merken jetzt vielleicht, mit welcher Absicht ich am Anfang das Heine-Zitat gebracht habe. Heine in Paris war wohl ein Marx-Freund. Ja? Aber der ironische, selbstdistanzierende, trotzige und auch leicht resignative Freund ja? ist meines Erachtens eher eine Konsequenz einer solchen Skepsis als eines überzeugten Marxismus. Da ist in meinen Augen viel Feuerbach noch am Werk, aber darüber möchte ich mich nachher vielleicht von den Germanisten belehren lassen. Sie haben vielleicht gemerkt, worauf ich hinaus will, mit meiner Betonung der Feuerbach-Kritik. Ich wollte deutlich machen, dass mit Feuerbach oder im Ausgang von Feuerbach sich die Frage formulieren lässt, inwiefern sich in der Marx'schen Theorie ein Problem in der Theoriestruktur wiederholt. Dass in der Hegel'schen Theorie Marx Anlass bot, Hegel als Theologen zu lesen. Und das ist jetzt ein Punkt, an dem ich spätestens noch zwei, drei Bemerkungen zu Hegel machen muss, auch um Möglichkeiten zu eröffnen, Marx zu retten an dieser Stelle. Denn ich glaube, der eigentliche Schlüssel zu dem Problem liegt in Hegel und im hegelischen Erbe bei Marx. Ja. Ich müsste jetzt natürlich eine ganze Menge machen. Aber die Zeit ist gerannt, deswegen möchte ich eher auf zwei, drei Punkte abschließend aufmerksam machen. Und zwar möchte ich mich jetzt nicht wenden an die hegelische Rechtsphilosophie, sondern ich möchte kurz zum eigentlichen Schlachtfeld reden, in meinen Augen, zur hegelischen Geschichtsphilosophie und was sagen. Zum Akteuren in der hegelischen Geschichtsphilosophie. Und ich möchte das machen, um auf mein Thema zurückzukommen, an einem Beispiel, das ich mit Religion zu tun hat. Ich werde jetzt also erstmal runtergehen von der Ebene der Abstraktion und relativ konkrete Beispiele zum Abschluss behandeln. Genauer möchte ich behandeln die Rolle der Reformation in den Augen Hegels. Das soll mein Beispiel sein. Es ist klar, auch in der Reformation ist Hegel der Weltgeist in gewisser Weise tätig, klassisch gesprochen. Aber wir müssen uns deutlich machen, warum ist die Reformation für Hegel ein welthistorisches Ereignis? Warum ist Religion überhaupt wichtig in der hegelischen Philosophie? Die hegelische Frage ist auch in der Geschichtsphilosophie, wie ist Freiheit möglich und wie realisiert sich Freiheit in der Geschichte? In einem bestimmten Freiheitsverständnis. Zu diesem Freiheitsverständnis gehört nach Hegel, dass die Menschen wirkliche Subjekte sind. Das heißt auch wirkliche Akteure, wirkliche selbstbewusste Akteure sind. Dabei ist der Hegel aber nicht der Meinung, dass Menschen qua Menschen in diesem Sinne frei sind. Freiheit ist nicht eine angeborene Eigenschaft, so wie er sie versteht, sondern Freiheit ist etwas, was sich im Laufe der Geschichte in Formen des Zusammenlebens und Austauschs miteinander real entwickelt. In meinen Augen, so lese ich das. Und da spielt Religion überhaupt, insbesondere christliche Religion, eine Rolle. Generell, weil in der christlichen Religion in meinen Augen eine bestimmte Form von Subjektivität zum ersten Mal in Erscheinung tritt. Und das ist für Hegel, der eine Geschichte von Freiheit schreiben will, von Freiheit zu der Subjektivität dazugehört, natürlich ein Einschneiden sein. Warum ist jetzt die Reformation wichtig in den Augen Hegels? Die Reformation ist in den Augen Hegels deswegen wichtig, weil mit der Reformation, zum ersten Mal in seinen Augen, aber wir brauchen jetzt die Wahl der Zeitverschiebung, zum ersten Mal das Prinzip real wurde, dass man als wahr nur akzeptiert, dessen man sich selber gewiss ist und wahr nur akzeptiert, was man sich selbst wirklich angeeignet hat. Und dass man als wahr nur akzeptiert, was man sich selbst wirklich angeeignet hat. Das gehört nicht zur Freiheit. Andere Verhältnisse sind Unfreiheit. Klammer auf, Sie merken schon an dieser Darstellung, wie viel an Religionskritik in dem Hegel oder Kirchenkritik in dem Hegel drinsteckt. Und wie viel ich hätte rausholen können, wenn ich gesagt hätte, Junge, mach doch die Junge. Ja? Aber ich will bewusst den späten Hegel machen, den bösen Hegel, weil der böse Hegel verstanden ist. Okay, ich kann verstehen, warum es zum Begriff der Freiheit dazu gehört, diese Form von Subjektivität zu realisieren, die auch in der Reformation historisch in seinen Augen real wurde. Klammer auf, die immer noch eine defizitäre Freiheit ist, aber immerhin schon mal mehr als nichts. Hegel stellt sich aber zwei interessante Fragen. Und auch die Frage, das ist eigentlich aufmerksam machen. Hegel stellt sich in den Vorlesungen über die Geschichte, über die Philosophie der Geschichte die Frage, warum, ob es stimmt oder nicht, ist wieder wurscht, in slawischen Ländern die Reformation nicht zugekommen wird. Das ist doch auch nicht mehr so. Und er gibt darauf eine interessante Antwort. Hegel gibt darauf nämlich in den Vorlesungen zur Philosophie der Geschichte die Antwort, wegen der überwiegenden agrarischen Verfasstheit der slawischen Länder. Die herrschende Produktionsweise ist die Landwirtschaft. Mit der Landwirtschaft verbunden sind besondere Ausprägungen des Geschlechtsverhältnisses. Feudale Verhältnisse würden wir vielleicht von einem anderen Auto herkommend sagen. Tätigkeit in der Landwirtschaft ist eine wiederholende, repetitive, ermüdende Tätigkeit, keine vielfältige Tätigkeit, die bestimmte Ausprägung von geistiger Flexibilität nicht befördert. Das heißt, was konstruiert Hegel hier? Hegel konstruiert hier einen Zusammenhang, das ist in der etwas anderen Terminologie aus, zwischen Produktionsweisen, Produktionsverhältnissen, mentalen Dispositionen und entsprechenden religiösen Überzeugungen. Ich finde die Stelle spannend. Wenn man sich auf der Zunge zergehen lässt. Weil man jetzt natürlich vor der Frage steht, wie kann der Hegel eine solche Erklärung integrieren in seine Theorie, wenn man diese Theorie so liest, als ob der Weltgeist der Schrittenzieher der ganzen Weltgeschichte sei? Das passt nicht zusammen. Steht aber im Text. Und Hegel stellt sich noch eine zweite Frage. Sozusagen, er stellt sich nicht nur eine Marx-Frage, er stellt sich auch eine Max-Weber-Frage. Oder eine Sombart-Frage, wenn Sie so wollen. Da stellt sich die Frage, wie kommt es eigentlich, dass in protestantischen Ländern sich kapitalistisches Wirtschaften eher ausgeprägt hat als in katholischen Ländern? Ja. Antwort von Hegel, nicht etwa der Weltgeist war da besonders aufmerksam und dort heute schlafen. Ja. sondern die Antwort lautet natürlich, es besteht ein Zusammenhang zwischen religiösen, Überzeugungen und möglichen wirtschaftlichen Verhalten. Und das versucht er an der Stelle nachzuvollziehen. Das heißt, worauf ich Sie aufmerksam machen will, man muss im Prinzip, wir können auch immer darüber, können wir uns gleich unterhalten, denn die 90 Minuten ist wirklich bald um, wir müssen irgendwie die Hegelsche Geschichtsphilosophie, in der zunächst mal in theologischer Lesart der Weltgeist erhört zu sein scheint, so lesen, dass es historische Erklärungen noch auf ganz anderen Ebenen der Theorie gibt. Ebenen, in denen beispielsweise Produktionsverhältnisse eine Rolle spielen können und Ebenen, in denen dann auch individuelle Akteure eine Rolle spielen können. Lassen Sie mich dazu einen kurzen, abschließend einen kurzen Vorschlag machen, um dazu zusammenzuordnen. Lassen Sie uns doch einfach mal so ganz groß überlegen. Ich will die Geschichte schreiben, wie es zu realer Freiheit kommt. Dafür brauche ich einen Begriff realer Freiheit. Dafür brauche ich Merkmale realer Freiheit. Und ich werde aus dieser Konzeption auch bereit erschließen können, welche Merkmale grundlegend sind und welche Merkmale auf anderen aufbauen. Das heißt, ich werde bereits eine Abfolge von Merkmalen in diesem Begriff haben. Das ist so ähnlich, wie wenn ich die Geschichte von einem Hausbau erzählen will. Da sage ich auch, zum Haus gehört ein Dach. Und ich muss mir dann die tatsächliche Aufführung des Baus gar nicht anschauen, um zu wissen, dass das Dach zum Schluss draufgesetzt wird und nicht als erstes gebaut wird. Ja, das ergibt sich in gewisser Weise die Notwendigkeit aus dem Begriff des Hauses. Von diesem Typ von Überlegungen, Klammer auf dieser Ebene der Überlegung würde ich den Weltgeist anbieten, zu unterscheiden ist die reale Bauausführung oder die reale Geschichte, die jeweils nochmal andere Ursachen hat. Andere Ursachen, die auch in einer solchen Konzeption zur Sprache kommen können. Und das bedeutet, wir haben hier im Grunde genommen die Frage nach dem Akteur in einer viel komplexeren Weise beantwortet, als es die theologische Lesart uns unterstellt. Sie merken, wie ich geneigt bin, vielleicht die theologischen Passagen bei Hegel zu interpretieren. Und damit komme ich vielleicht abschließend zu Hegel. Machen wir es kurz an der Formel, die Weltgeschichte ist das Weltgericht. Weltgericht, das hört sich an nach einem transzendenten Weltgericht, in dem über Recht und Unrecht entschieden wird. Drehen wir die Formel um, vertauschen wir sozusagen in gewisser Weise Subjekt und Prädikat. Was ist der unbestimmte Begriff, was ist der bestimmte Begriff? Ich lese die Formel so. Wenn ihr aus der religiösen Formel vom Weltgericht überhaupt noch einen Sinn machen wollt, dann könnt ihr nur noch sagen, die Weltgeschichte als ein immanenter Prozess ist das Weltgericht. Das heißt, ich lese die theologischen Formulierungen bei Hegel in aller Regel als Korrekturen der religiösen Sprache und nicht als Ausdruck religiöser Überzeugungen. Und entsprechend als eine immanente Form von Religion. Und damit wäre ich, glaube ich, mit meinem Stoff erstmal durch. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Teile der Marktkritik an Hegel würde ich einfach komplett lesen oder auch. Ja. Also Teile. Und in gewisser Weise ja auch nicht durchgeführt habe, eine Hegel-Interpretation. Das ist immer billig, in gewisser Weise zu sagen, lieber Marx, ich verstehe den Hegel aber anders als du. Ja? Aber anders sage ich jetzt erstmal. Ja? Ja? Aber mir scheint, wenn man tatsächlich in das, sozusagen die Diskussion zwischen beiden führen möchte, sollte man sich nicht einfach mit Auskünften von Marx über Hegel begnügen, sondern es gibt Züge in der Hegelschen Theorie, und das habe ich am Schluss versucht deutlich zu machen, auf die man sich einen Reim machen muss in meinen Augen. Und auf die man sich, glaube ich, nur einen Reim machen kann, wenn man sich von bestimmten Zügen der Marx'schen Hegel-Interpretation verabschiedet. Es gibt ganz andere Punkte, ja, wo ich dann sagen würde, das sind die Punkte von Marx, wo man in Konfrontation mit Hegel tatsächlich nachdenken muss. Ja? Ich würde dann nicht dieses Thema Begriffsmystifikation anfangen aufzumachen, sondern da muss man tatsächlich sagen, klappt beispielsweise dein Übergang in die vom Dörfer von der bürgerlichen Gesellschaft in den Staat oder nicht? Und wenn der Übergang nicht klappt, welche Konsequenzen muss ich daraus ziehen? Ist dann tatsächlich die Konsequenz zu ziehen, zu sagen, die Ökonomie ist die Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft und so weiter und so fort und dann die Nachfolgeschritte ins Marx'sche Programm zu gehen. Also mein Punkt war nicht zu sagen, Marx ist blöd und Hegel ist gut, sondern ich habe versucht, an der Stelle ein bisschen herauszuarbeiten, dass wenn ich beide in ihrem Verhältnis diskutieren will, es sehr schwer ist, die genaue Ebene der Diskussion und die genauen Streitpunkte zu identifizieren. Ja? Und es ist zu einfach zu sagen, in meinen Augen, in der hegelischen Geschichtsphilosophie habe ich es mit einer Kryptotheologie zu tun und, da müssen, und davon müssen wir runterkommen. Okay, so viel erstmal zu den Absichten des Vortrags an der Stelle. Ja? Also, ich selbst habe für mich noch keine Antwort auf die Frage, inwiefern man diese Übergänge bei Hegel direkt oder defizitär finden muss. Es hängen damit noch viele andere methodologische und sonstige Fragen zusammen. Darüber habe ich nichts gesagt. Wäre ein anderes Thema, müsste ich auch nachdenken. Ja? Ich habe auch heute nicht über Dialektikkonzeption nachgedacht. Ich wollte nicht sagen, Marx hat keine Argumente gegen Hegel, sondern da liegen nicht die fünf Überzeugungen. So viel an der Stelle erstmal dazu. Nee, ich habe nicht gesagt, also Marx bedient sich natürlich nicht in dem Sinne einer religiösen Sprache, dass er sagt, hier ist Theodizee oder hier ist weiß der Teufel was an Werk. Ja? Aber die Frage ist, inwiefern Marx gegen den Vorwurf der Begriffsmystifikation, so würde ich sagen, das ist ja auch eine Terminologie im Vorwurf von Marx gegen Hegel, inwiefern er selber in den Augen Feuerbach, und das müssen nicht unsere Augen sein, unterliegt. Ich wollte jetzt nicht sagen, Feuerbach ist die Wahrheit. Ich habe den Feuerbach im Prinzip hier benutzt, um den Punkt zu machen. Dass der Einwand von Feuerbach wäre, lieber Marx, du verwendest selber in deiner Theorie Begriffe in einer bestimmten Art und Weise, wie eine Form von Begriffsmystifikation sind. Ich habe den Vorwurf auf Feuerbach auf der Grundlage der Hegel-Kritik konstruiert und es ist ja ein Vorwurf, der Marx von anderen Seiten gemacht wurde. Ja, darf man sich ja nicht in die Tasche lügen. Es gibt genügend Leute, die die Warnformanalyse für pure Begriffsmystik halten. Ja? Und wenn Sie sich dann auch teilweise die Sekundärliteratur der Warnformanalyse anschauen, dann ist es natürlich bei einzelnen Autoren ein exzessiv diskutiertes Problem, wie kommt es, dass diese, und dann kommt schon völlig unmarktes Vokabular, die gilt, ja, oder die sozial wirkmächtig ist. Das heißt, Sie haben hier genau so ein Übersetzungsproblem in die Wirklichkeit, zumindest in den Augen bestimmter Interpreten, ja, in den Augen bestimmter Interpreten, ob Marx das Problem tatsächlich hat oder nicht, will ich jetzt gar nicht entscheiden, dazu müssten wir dort in die Diskussion nochmal einsteigen. Meine Sympathien, das ist in dem Vortrag jetzt nicht so deutlich geworden, weil ich Sie ja ärgern wollte, sind in der Frage deutlicher auf der Seite von Hegel und Marx. Erkennen ist eben auch in meinen Augen begriffliches Erkennen. Drunter geht es nicht. Ja, also um jetzt mal ein Credo auszusprechen. Ja, ich wollte bloß deutlich machen, hier hat man ein gravierendes Problem an dieser Stelle. Ein Problem, dass man zu diesem Vorwurf dann zuspitzen kann. Es sind mehrere Punkte, auf die ich versuchen muss zu antworten. Das erste ist Materialismus, Idealismus. Das zweite ist Begriffe von unten bilden, so hatten wir es genannt. Und das dritte ist dann die Feuerbach. Formen. Ich finde die Gegenüberstellung von Materialismus und Idealismus, wenn man sie ihr einfach so begegnet, die klingt zunächst mal sehr eindeutig, ist aber schwer zu interpretieren und umzusetzen, im Grunde genommen. Ich will andeuten, ich sehe dabei sowohl Probleme bei der Explikation dessen, was Materialismus heißt, als auch Probleme dessen, was Idealismus heißt. Ja. Ich will aber nur über Missverständnisse des Ausdrucks Idealismus in eine Richtung nachdenken, in der ich den Ausdruck Idealismus bei Hegel mittlerweile versuchen würde zu lesen. Ja. Idealismus heißt nicht, dass alles nur in der Idee ist. Es ist kein barkischer Idealismus. Ja, das ist vollkommen klar. Ja. Idealismus heißt auch nicht, dass Ideen Superakteure sind. Das habe ich versucht deutlich zu machen in meinen letzten Andeutungen. Sondern was heißt Idealismus und Idee? Ich lese das so mittlerweile, dass Idealismus darin besteht, Phänomene, wie sie uns gegeben sind und Vorstellungen, wie sie uns gegeben sind, so zu verstehen, zu rekonstruieren und zu interpretieren, dass wir sie in einer bestimmten Weise auf vernünftige Begriffe beziehen und das Vernünftige in ihnen dann als das Wahre und Wirkliche nehmen. Ja? Es ist also keine Frage, ob Materie wirklich ist oder unwirklich oder ob Materien Ideen gegenüberstehen und Ideen die Materie beeinflussen oder so irgendwas, sondern Idealismus in meiner Auffassung mittlerweile ist nichts anderes als eine bestimmte Form der Begriffsbildung und im Umgang mit Phänomenen und Vorstellungen, die wir haben, unsere Vorstellung über die Phänomene im Blick auf die Begriffe, die wir entwickelt haben, zu reinterpretieren und zu korrigieren. Wenn man Idealismus so wirft, und so lese ich einfach die Passagen, in denen Hegel vom Idealisieren spricht, fallen viele Konnotationen des Ausdrucks Materialismus und Idealismus in ihrer Opposition erstmal weg. Und dann wird man sagen, dass ich die Beschreibung, die ich eben gegeben habe von Idealismus, lustigerweise fast analog mit kleinen Differenzen auch auf Marx anwenden lässt. Das war der Punkt der Gemeinsamkeit, den ich deutlich machen wollte, weswegen ich ja letztlich der Meinung bin, der Vorwurf der Theologie in dem Sinne, dass sie zwei Sphären aufmachten, trifft auf keinen von beiden zu. Das war ja der Sinn meiner letzten Überlegung. Und deswegen ist diese Form von Polemik zwischen beiden meines Erachtens eine schiefe Fragestellung. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, und da haben Sie natürlich vollkommen recht, die Frage ist jetzt aber, und das war das, wo ich vorhin mich so rumgeschlichen habe, dass ich nicht drüber reden wollte, dann ist ein zentraler Unterschied die Art und Weise der Begriffsbildung. Und das haben Sie anvisiert, indem Sie gesagt haben, Marx fängt von unten an. Ja? Das ist natürlich schwierig. Was es heißen soll, Marx fängt von unten an. Das finde ich ganz heikel. Es gibt diese Stellen empirisch mit Abstraktion und so weiter und so fort, insbesondere in der deutschen Ideologie. Es gibt dann diese ganz schwierigen methodologischen Einleitungen, wo auch von Analyse und Synthese und weiter Teufel was alles spricht. Da gibt es dieses Beispiel über, wir reden vom Begriff des Volkes, es ist ein abstrakter Begriff, den müssen wir konkret machen und so weiter und so fort. Guten Rechtsbildung, und das macht für mich eine der Kerndifferenzen in beiden Verfahren aus, ist, dass Marx der Meinung ist, tatsächlich das Verfahren der Begriffsbildung muss zunächst mal von Vorstellungen anfangen, die uns vergleichsweise alltäglich gegeben sind. Etwa von so einer alltäglichen Vorstellung wie Ware. Ja? Um von dort aus ein bestimmtes Begriffsfeld vernünftig zu organisieren. Da hat der Hegel natürlich eine komplett andere Überzeugung, womit in der Wissenschaft letztlich der Anfang gemacht werden muss. Ja? Das ist ein Punkt, den gebe ich sofort zu. Und einen guten Teil der Differenzen kommt in meinen Augen auch tatsächlich genau daher. Wenn man sich das klar gemacht hat, wird es aber in meinen Augen, und das ist nur einer der Unterschiede in den Konzeptionen der Begriffsbildung in meiner Art und Weise, wenn man sich das klar gemacht hat, dann wird natürlich die Frage schwierig, wie hat man beide Konzeptionen von Begriffsbildung im Vergleich wechselweise zu beurteilen und gegeneinander abzuwägen. Ich will mal versuchen, also es gibt viel zu machen. Ja? Und ich habe den Eindruck, dass ich hier tendenziell eher das Plädoyer für Hegel halten sollte, als für Marx. Ich will mal eine Konsequenz schildern, um dazu das Marx zu verfassen, ohne das jetzt noch genauer charakterisieren zu können. Da müsste ich auch mich noch mal hinsetzen, was ich mittlerweile dazu denken würde. Es ist eine Beobachtung, die sich an das, was ich vor uns rechtsphilosophisch gesagt habe, anzieht. Was ist denn sozusagen ein produktives Resultat dieser Rechtsphilosophie? Das produktive Resultat der Begriffsbildung in Hegels Rechtsphilosophie ist in meinen Augen, dass er auf der Ebene des Begriffes Begriffe verschiedener realer Sphären entwickeln kann, und zwar auf der Ebene des Begriffes, die dann auch in ein begriffliches Verhältnis gesetzt sind. Recht, was hatte ich gesagt, Recht, Moral, Familie, bürgerliche Gesellschaft, Staat. Ob diese Ableitung liegt, ist jetzt erstmal wurscht. Aber sie sind durch diese Form der Begriffsbildung von vornherein konzipiert als unterschieden und miteinander konfigurierende. Das ist ein wichtiger Punkt, miteinander konfigurierende und in sich widersprechende. Was tritt eigentlich bei Marx an die Stelle dieser Ausdifferenzierung? Bei Marx scheint mir, das ist jetzt vielleicht ein bisschen polemisch, von der Theoriestruktur her, an die Stelle dessen nur zu treten, ich habe sozusagen, nennen wir es mal abkürzen, eine ökonomische Theorie als die Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft und ergänze das dann durch, ja was anderes ist es doch letztlich nicht, Hypothesen, die sich in der empirischen Forschung bewähren müssen, über den Zusammenhang beispielsweise über Produktionsmittel und Produktionsverhältnisse und Produktionsverhältnisse überall. Dass diese Sachen unterschieden sind, folgt nicht aus irgendeinem Begriff, ja? Sondern muss im Grunde genommen aufgenommen werden an dieser Stelle. Daraus ergibt sich in meinen Augen in der Marx-Theorie auch Schwierigkeiten. Dadurch, dass unterschiedliche Sphären in der Hegelschen Theorie im Begriff selbst und seiner Entwicklung verankert sind, haben sie von vornherein auch eine gewisse Eigenständigkeit. Ja? Eine gewisse Eigenständigkeit. Eine Eigenständigkeit, die sie in der Marxischen Perspektive tendenziell zu verlieren drohen, weil sie in funktionaler Abhängigkeit von einer oder ja, vielleicht von nur einer basalen Sphäre zu denken sind. Ja? Ich weiß nicht, ob ich mich verständlich ausgedrückt habe an diesem Punkt. Sodass es tendenziell in meinen Augen in der Marxischen Theorie zu der Gefahr reduktionistischer Auffassung von vergleichsweise selbstständigen Sphären kommen kann. Ja? Das kann man dann durch Wischiwaschi-Formulierung korrigieren. Klar, sein bestimmt das Bewusstsein, aber natürlich muss man auch umgekehrt damit rechnen, dass auf der Sphäre des Überbaus irgendwas passiert, was dann wieder zurück. Das sind dann diese Kompromissformeln, in die diese Diskussion dann früher oder später führen. Anders gewendet, die hegelische Form der Begriffsbildung, wie falsch und wie schwierig sie immer sein muss, hat einen strukturellen Vorteil. Von vornherein einen höheren Grad an konfligierenden Sphären zur Beschreibung der Wirklichkeit anzunehmen, ja, und zwar auf der begrifflichen Ebene, und dabei die relative Selbstständigkeit dieser Sphären zu denken und ihr konfligierendes Verhältnis, als es durch die Theorieanlage in der Marx-Theorie möglich ist. Deswegen mag es, wenn man solche Vorteile will, wir sind bei einer ganz großen Distanz, mag es sinnvoll sein, das Verfahren der Begriffsbildung von vergleichsweise von konkreten Phänomenen entfernten Begriffen zu beginnen, um solche Strukturen thematisieren zu können, und nicht von vergleichsweise konkreten nahen Phänomenen, wie beispielsweise den Begriff der Ware, um dann andere Sphären nachträglich im Grunde genommen erst dazu in Verhältnis setzen zu müssen, um dann solche Reduktionsthesen einzuführen. War ungefähr die Marschrichtung eines Plädoyers verständlich. Also, über die Vor- und Nachteile des Hegel- und Marx-Verfahrens der Begriffsbildung bin ich mir im Unklaren. Auf einer gewissen Beschreibungsebene der Struktur beider Theorien mag es Vorteile auf derselben Ebene geben. Aber hinaus. Ja? Es ist genau die Richtung, in die ich Fragen stelle, aber die ich hier überhaupt nicht vorgeführt habe, weil ich dazu einführen müsste, Überlegungen zu einem solchen Beurteilungsmaßstab und zu einer solchen Ebene, auf der man divergierende Theorien zum Zweck eines solchen Vergleiches rekonstruiert. Das habe ich hier nicht gemacht, so eine Ebene eigentlich hier. Meines Erachtens sollten mindestens zwei Kriterien oder drei Kriterien bei dieser Beurteilung eingehen. Sowohl Hegel als auch Marx als auch Feuerbach sagen, in irgendeiner Weise ist empirische Forschung eines der Kriterien. Nicht das einzige, aber eines der Kriterien. Das heißt, die Beurteilungsgrundlage in meinen Augen sollte sich nicht nur abspielen auf der Ebene des Vergleichs der Theorie der Begriffsbildung, sondern tatsächlich auch auf der Ebene, inwiefern sich diese Konzeptionen in fruchtbare und überzeugende tatsächliche historiografische oder soziologische Arbeit übersetzen lassen. Und inwiefern nicht. Das ist in meinen Augen auch eine Ebene, auf der eine Beurteilung zwischen den Theorien anzusetzen hat. Gerade um sie von dem Verdacht zu befreien, bloß a priorische Konstruktionen zu sein. Eine zweite Ebene ist dann aber tatsächlich die Überlegung, wie überzeugend sind Formen der Begriffsbildung in diesen Theorien selber. Ja? Das sind einerseits Kohärenztests, okay? Man wird die Theorien sehr komplex rekonstruieren müssen, in meinen Augen. Man wird beispielsweise in meinen Augen, wenn man jetzt Hegel auf den Prüfstand stellt, sagen müssen: Okay, selbst wenn deine Erklärung, warum in slawischen Ländern sich die Reformation nicht durchgesetzt hat, falsch gewesen ist, wenn es die falsche Erklärung gewesen ist, schmeißt das noch nicht deinen kompletten begrifflichen Ansatz über den Haufen, sondern das heißt, man wird in dieses Prüfverfahren eine gewisse Flexibilität für die Theorien selber konzentrieren müssen, in meinen Augen, um zu sagen, dort wo eine Theorie in Spannung, um beurteilen zu können, dort wo eine Theorie in Spannung gerät mit anderen Forschungserfolgen, muss so eine Theorie auch eine interne Variabilität aufweisen können, ohne dass sie gleich komplett über den Haufen geworfen wird. Und dann wird man halt eben tatsächlich letztlich die dritte Begründungs- oder eine weitere Begründungsebene einführen müssen und fragen müssen, inwiefern sind erstens die internen Argumente von Hegel dafür, dass eine Begriffsbildung so anzusetzen habe, wie er meint, wie überzeugend sind solche kritischen Argumente einer Theorie gegenüber einer anderen Theorie. Gibt es solche Phänomene, wie Sie vorhin angedeutet haben, dass in gewisser Weise eine Nachfolgetheorie, eine Vorgängertheorie integrieren kann, aufnehmen kann in sich oder inwiefern ist es nicht möglich? Und dann ist man bei einer sehr komplexen Beschreibung der Struktur der Theorie und einem sehr komplexen Set von Beurteilungskriterien am Ende angelangt. Womit ich dann an dieser Stelle immer am ehesten experimentiere, sind, dass ich versuche, dieses Modell von Lakatosch zu verfeinern über wissenschaftliche Forschungsprogramme in unterschiedlichen Ebenen, in unterschiedlichen Rechtfertigungsbedingungen und mich von da aus gehend überlege, inwiefern sich das nutzen lässt zur Beurteilung der relativen Überlegenheit eines Theorieprogramms gegenüber ein anderes Theorieprogramm. Aber wenn ich das hätte machen wollen, hätte der Vortrag komplett anders strukturiert sein müssen und wäre vom Thema Religionskritik noch weiter weg gewesen, als das vielleicht schon war. Aber in genau die Richtung frage ich eigentlich jetzt. Das habe ich hier aber nicht gemacht. Ich will es an dem Hausbaubeispiel nochmal illustrieren. Es ist vollkommen klar, dass die Baugrube zuerst ausgehoben werden muss. bevor die Mauer hochgezogen wird und bevor dann das Dach aufgesetzt werden kann, vermute ich mal, wenn das Haus einen Keller haben soll. Vielleicht gibt es mittlerweile andere Techniken, das weiß ich nicht. Ja? Das ist eine Notwendigkeit, im bestimmten Sinne von notwendig. Okay, da beißt die Maus kein Faden ab. Die Ursachen dafür, dass aber am Montagmorgen um 7 Uhr der erste Bagger anfängt zu rollen, die werden damit noch gar nicht erfasst und beschrieben. Das heißt, zum Haus kommt es nicht nur aufgrund der Notwendigkeit dessen, was ein Haus ist und was ein Haus realisiert werden soll, sondern es kommt erst durch tatsächliche Handlungen von Menschen dazu. Ja? Durch tatsächliche Bedürfnisse zum wirklichen Haus. Nicht nur ein Bedürfnis zum Haus zu haben, sondern es muss, wenn zum Beispiel am Montagmorgen ist. Ja, aber das genügt nicht mal. Es darf beispielsweise auch nicht schneien morgens um 8, damit der Bagger losfährt. Ja? Es sind eine ganze Fülle von Faktoren, auch noch jenseits des Bedürfnisses, sodass von der Beschreibungsebene der Notwendigkeit zum einzelnen konkreten historischen Ereignis aus dieser Perspektive das besondere Ereignis kontingent erscheint, auch in der Theorie Hegels. Ja? Und ich dann, ja, wir würden sagen, reale Faktoren benennen muss, warum eine gewisse Struktur von Freiheit, die für Freiheit konstitutiv ist, genau an diesem Ort, zu diesem Zeit, in dieser Gesellschaft sich realisiert. Das sind Fragen, die sind aus dem Begriff in meinen Augen nicht zu erklären. Ja? Sondern da kommt die andere Ebene der Beschreibung und letztendlich dann halt eben auch, wie Sie gesagt haben, der Akteur im Spiel, auch bei Hegel. Und der Weltgeist wird auch bei Hegel nur wirklicher Weltgeist als Selbstbewusstsein und Freiheit, wenn sich aus welchen Gründen auch immer real solche Strukturen ausbilden, die man deuten kann als Realisation von Selbstbewusstsein der Freiheit in einer Gesellschaft. Ja? Also ich hoffe, Sie haben verstanden, dass ich in Ihre Richtung gehen möchte, mit einer kleinen Schleife.